Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. My wonderful friends all over the world who are enjoying Zoe life in abundance. Meine wunderbaren Freunde auf der ganzen Welt, die das Zoe-Leben in Fülle genießen. Life is good because life with Jesus is the best. Das Leben ist gut, weil das Leben mit Jesus das Beste ist. Every Christian should live a life that the world around us gets envious. Jeder Christ sollte sein Leben so leben, dass die Welt um uns herum neidisch wird. We should make the world so envious just by watching how we live lives. Wir sollten die Welt so neidisch machen, wenn sie sieht, wie wir unser Leben leben. Let's move on to verse 13, and we are heading towards the end of chapter 5 and the first epistle of John. Gehen wir weiter zu Vers 13 und steuern auf das Ende von Kapitel 5 und damit auf das Ende des ersten Johannesbriefes zu. I have written this letter to you who believe in the name of the Son of God. Ich habe diesen Brief an euch geschrieben, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. So that you will be assured and know without a doubt that you have eternal life. Damit ihr die Gewissheit habt und ohne Zweifel wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Isn't that incredible? Ist das nicht großartig? John keeps telling them in the very beginning. Johannes sagt ihnen gleich zu Beginn. Look, you don't have to sin. Ihr braucht nicht zu sündigen. But even if you do it, it's all okay. It's all settled in Jesus. Aber selbst falls ihr es tut, ist alles in Ordnung und in Jesus geregelt. And then he keeps telling us for quite a long time, people love because you're so loved, and you better love because you're so loved. Dann sagt uns eine ganze Weile, liebt, weil ihr so geliebt werdet, sollt ihr auch lieben. And then he tells us how strong we are in Jesus, how we've overcome the world, how everything is okay. Dann sagt uns, wie stark wir in Jesus sind, dass wir die Welt überwunden haben und dass alles in Ordnung ist. And now he says that the reason why he wrote the entire letter. Und nun sagt dass der Grund, warum den ganzen Brief geschrieben hat. At least that's what the Passion says. Zumindest steht das so in der Passion-Übersetzung. That I've written this letter so that you believe that in the name of the Son of God you have your salvation eternally and don't have to worry. Dass ihn geschrieben hat, damit sie glauben, dass sie in dem Namen des Sohnes Gottes ihre Rettung für immer sicher haben und sich keine Sorgen machen müssen. But I'm not sure if I agree with the Passion here. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich hier mit der Passion-Übersetzung übereinstimme. And I'm free to agree or not to agree. Und es steht mir frei, zuzustimmen oder nicht. I agree with the Bible, but I don't always agree with the translations. Ich stimme der Bibel zu, aber ich bin nicht immer mit den Übersetzungen einverstanden. And I'm telling you why. Und ich sage dir auch warum. Because in the original Greek, it doesn't say this letter. Im griechischen Original heißt es nämlich nicht diesen Brief. It simply says these things. Es steht einfach diese Dinge. So I don't believe John is talking about the whole letter, but I believe that he's talking about this context here in this chapter 5. Ich glaube also nicht, dass Johannes über den gesamten Brief spricht, aber ich glaube, dass sich auf diesen Kontext hier in Kapitel 5 bezieht. Because here in chapter 5 he keeps emphasizing and re-emphasizing. Denn in Kapitel 5 betont immer wieder that the eternal life that we have and that starts now, we all have it simply because of Jesus. Dass das ewige Leben, das wir haben und das jetzt beginnt, wir alle nur wegen Jesus haben. Now, here is what's important for us to understand. Wir müssen Folgendes verstehen. When John is telling these people, wenn Johannes zu den Menschen sagt, I've written this to you that who believe in the name of the Son of God so that you will be assured. Das habe ich euch geschrieben, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, damit ihr die Gewissheit habt. The word believe is written in the active voice, in the present tense. Steht das Wort glaubt im Aktiv und im Präsens. For me, this again is one more proof from the Bible that once saved, always saved is not a biblical doctrine. Für mich ist das ein weiterer biblischer Beweis dafür, dass einmal gerettet, immer gerettet, keine biblische Lehre ist. My understanding from the Bible is this. Nach meinem Verständnis der Bibel ist es wie folgt. No Christian can ever lose his salvation because he sins. Kein Christ kann jemals sein Heil verlieren, weil sündigt. That's not how salvation works. Jesus is the guarantee of the new covenant and he's the guarantee of our salvation. So funktioniert die Errettung nicht. Jesus ist die Garantie für den neuen Bund und ist die Garantie für unsere Errettung. Therefore, no matter what good works or bad works you do, you're never going to lose your salvation because of that. Egal welche guten oder schlechten Werke du tust, Deshalb wirst du niemals dein Heil verlieren. But look, you have to believe the right things to be sure that you are eternally saved, not do the right things. Doch schau, du musst das Richtige glauben, um sicher zu sein, dass du auf ewig gerettet bist, nicht das Richtige tun. As long as you simply continue to believe that Jesus settled the debt for you and sealed the new covenant, of course you are eternally saved. Solange du einfach weiter daran glaubst, dass Jesus die Schuld für dich beglichen und den neuen Bund besiegelt hat, bist du natürlich auf ewig gerettet. And that's the truth that he wants these people to really grasp. Johannes möchte, dass diese Menschen diese Wahrheit wirklich ergreifen. I do like how the passion says that you will be assured and know without a doubt that you have eternal life. Mir gefällt, wie die Passion-Übersetzung sagt, dass du dir gewiss bist und ohne Zweifel weißt, dass du das ewige Leben hast. I know what it feels like to live with this doubt. Are you saved or are you not saved? Ich weiß, wie es sich anfühlt, mit der Frage zu leben, bin ich gerettet, bin ich nicht gerettet? But that's only because I haven't heard the true gospel when I was a kid. I've heard religion. Aber das lag nur daran, dass ich als Kind nicht das wahre Evangelium gehört hatte. Ich habe Religion gehört. Therefore, I was taught, if you do bad things, you lose your salvation. If you do come back again to God, you've got your salvation back again. Deshalb wurde mir gelehrt, wenn du schlechte Dinge tust, verlierst du deine Rettung. Wenn du wieder zu Gott zurückkommst, bekommst du dein Heil wieder. So I never knew without a doubt that I was saved, but that was because I was taught wrong. Ich wusste also nie mit Sicherheit, dass ich gerettet war. Doch das lag daran, dass ich falsch gelehrt wurde. And John wants to make sure that the Christians understand. Johannes möchte sicherstellen, dass die Christen Folgendes verstehen. As long as you choose to believe in the Son of God, there is no doubt you can never lose your eternal life. Solange du dich dafür entscheidest, an den Sohn Gottes zu glauben, gibt es keinen Zweifel. Du kannst dein ewiges Leben nie verlieren. Well, I still want to say something that I've said so many times here. Ich möchte jedoch noch etwas sagen, was ich hier schon oft gesagt habe. Don't think eternal life happens only after you've died here on earth. Denke nicht, dass erst nach deinem Tod hier auf der Erde das ewige Leben beginnt. It's this incredible Zoe life that starts here and that continues after you've left this earth. Es ist dieses fantastische Zoe-Leben, das hier beginnt und weitergeht, nachdem du diese Erde verlassen hast. So let's read this verse again with this in mind. Lesen wir also diesen Vers noch einmal mit diesem Gedanken im Hinterkopf. I've written this to you. Ich habe diesen Brief an euch geschrieben. Who believe in the name of the Son of God? Die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, so that you will be assured and know, without a doubt, damit ihr gewiss seid und ohne Zweifel wisst, that you already have this incredible abundant life and continue to have it in heaven. Dass ihr dieses unfassbare Leben der Fülle habt und es auch im Himmel haben werdet. My dear, wonderful friends all over the world, meine lieben, wunderbaren Freunde auf der ganzen Welt, how I desire that you rise up with a holy anger and say, I'm sick and tired of living an average life. Wie sehr wünsche ich mir, dass ihr euch mit einem heiligen Zorn erhebt und sagt, ich habe es satt, ein durchschnittliches Leben zu führen. I was not called to life beneath the average. I was called life abundantly. Ich wurde nicht zu einem Leben unter dem Durchschnitt berufen. Ich wurde zu einem Leben der Fülle berufen. It belongs to you. Grab it. Es gehört dir. Schnapp es dir. And come back to hear me tomorrow. Und sei morgen wieder da, um mir zuzuhören.